Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 16. Dann sagte er zu den Jüngern: Wer eure Botschaft annimmt, nimmt auch mich an. Wer euch jedoch ablehnt, lehnt auch mich ab. Und wer mich ablehnt, lehnt Gott ab, der mich gesandt hat. Gott segne dieses Wort. Gott ablehnen. In diesem Bibeltext hier aus dem Lukas-Evangelium im Neuen Testament, im 10. Kapitel, lernen wir mehr, was es bedeutet, wenn Menschen Gott ablehnen. Und was es nun auf sich hat, Gott abzulehnen. Ja? Und unser Jesus schreibt uns hier, hier schickt er die, hat er die, die größere Gruppe von seinen Folgern nach die seinen Jüngern, die größere Gruppe, die 70, die 72 rausgeschickt. Manche Manuskripte sagen 70, manche sagen 72. Liegt daran, dass eben manche Manuskripte eben so übermittelt wurden, dass da wenn es so weitergegeben wurde durch die Schrift, durch die Schriftschreiber, dass da ein Fehler möglicherweise aufgetaucht ist, sodass wir nicht genau wissen, ob es nun 70 oder 72 ist. Gott aber weiß, welche Nummer das ist, und deswegen ist das immer im Offset, sagt es dann die frühesten Manuskripte, also aus den griechischen Übersetzungen, welche Zahl oder was da eben speziell ist. Ja, also das heißt nicht, dass die Bibel voller Fehler ist, das ist ganz im Gegenteil. Es waren eben 70 oder 72, die eben also rausgeschickt wurden. Und hier geht es darum zu verstehen, dass eben manche Menschen Gott ablehnen und Gott ablehnen werden. Und hier haben wir eben die Leute, die Jünger von Jesus rausgeschickt, die größere Gruppe, die 72, und die dann den Auftrag haben, die gute Nachricht zu verbreiten, ja, hier im Lukas-Evangelium von Jesus Christus, dass eben Gott gekommen ist als Gott im Fleische. Und Jesus sagt hier eben: Wer eure Botschaft annimmt, ja, also die gute Nachricht, nimmt auch mich an, ja, also Jesus Christus. Wer euch jedoch ablehnt, lehnt auch mich ab. Und wer mich ablehnt, lehnt Gott ab, der mich gesandt hat. Und so ist es wichtig zu verstehen, dass wir zu Jesus Christus kommen, auch verstehen, dass wenn wir die gute Nachricht anderen Menschen mitteilen, wer auch immer das sein mag, ja, das können Freunde, Bekannte sein, Familie, die Wahrheit ist, die Bibel sagt eben, dass eben manche Menschen leider Gott ablehnen und ablehnen werden. Wichtig ist hier zu verstehen, dass Jesus sagt, wer euch jedoch ablehnt, lehnt auch mich ab. Darauf kommt es an. Es ist also nicht persönlich zu nehmen, wenn Menschen sich abwenden von uns oder uns ablehnen, denn Christus sagt, die Menschen lehnen Christus ab. Das macht uns Mut und gibt uns Hoffnung, ja. Und es ist nicht einfach in unserem Leben, denn manchmal, ja, wenn wir zu Christus kommen und Jesus Christus folgen, ist das eben so, dass sich Menschen abwenden von uns. Und manchmal müssen wir dann auch uns lossagen von Beziehungen, das kann auch so sein, aber wir verstehen, dass es eben nicht persönlich ist gegen uns, sondern dass es gegen Jesus Christus ist, also Gott im Fleische selber und auch gegen Gott selber, wie Jesus das erklärt. Und ich möchte auch nochmal einladen hierzu, also Gott abzulehnen, als Gott noch zu Erden war, den Unterschied zwischen, also Gott abzulehnen, sich von Gott abzuwenden, Gott abzulehnen, und sich Gott zuzuwenden, als reuige Sünder zu bereuen, also sich von der Sünde abwenden und als reuige Sünder zu Christus zu kommen. Diesen Unterschied, geht mal dazu rein ins Lukas-Evangelium. Das ist Lukas-Evangelium, auch im Neuen Testament, Kapitel 23, Vers 39 bis 43. Und ich gebe euch den nicht, da müsst ihr selber mal reingehen, ja, denn damit ihr in die Bibel reingeht und das liest, schaut mal da, was passiert, wo jemand im letzten Moment, kurz bevor der Mensch stirbt, wo zwei Menschen, ein Mensch Jesus Christus ablehnt und ein Mensch zu Christus kommt, bereut und zu Christus kommt. Wirklich, im letzten Moment. Lukas, Kapitel 23, 39 bis 43, Kapitel 23, Vers 39 bis 43. Und das war wirklich der letzte Moment. Und es gibt keine zweite Möglichkeit, zu Christus zu kommen. Wir müssen diese Entscheidung jetzt treffen, durch unseren freien Willen. Und das geht auch, wie gesagt, nur, wenn wir verstehen, wer Jesus Christus ist. Ja, und dass wir hier Gott im Fleische haben, ja, unser Jesus Christus. Er nennt sich selber Menschensohn, Son of Man im Englischen. Dann eben für uns am Kreuz gestorben ist, ja, für unsere Sünden und Sünde, Tod und Teufel und alles Böse am Kreuz für alle Zeit, für alle Ewigkeit besiegt hat, ja. Und darauf kommt es an, also dass Menschen, also manche Menschen lehnen Gott ab und manche Menschen kommen zu ihm zu Gott als reuige Sünder. Das ist entscheidend, dieser Unterschied. Und wenn ihr mal in die Evangelien nochmal geht, sowieso in der ganzen Bibel, aber besonders in den Evangelien, Menschen, die sich Jesus Christus, also Gott im Fleische, zuwenden und Menschen, also als reuige Sünder, und Menschen, die Jesus Christus ablehnen. Und schaut mal, also seht, wie denn sich das da auswirkt. Und darauf kommt es eben an zu verstehen, dass das eine Realität ist, hier auch für uns. Wir Jesus Christus folgen, unsere Herzen Christus zugewandt sind. Wir haben eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Als Christen ist es so, dass wir oft Ablehnung auch erfahren. Aber es ist nicht wir, die abgelehnt werden, es ist Christus in unseren Herzen, den manchen Menschen dann ablehnen und sich auch gegebenenfalls abwenden von uns. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Wahrheit, was es bedeutet eben Gott, dass es Menschen gibt, die Gott ablehnen, leider. Und wir beten für alle Menschen, dass alle Menschen zu dir kommen, ja. Aber die Bibel sagt uns, dass es Menschen gibt, die dich ablehnen werden und dann Jesus Christus. Und das beten wir, dass der Heilige Geist den anderen Menschen, allen Menschen in die Herzen spricht, die Herzen der Menschen erweicht und aufweicht und dass Menschen zu dir kommen und dich annehmen als ihren persönlichen, als ihren Erlöser und bis auf alle Ewigkeit mit dir verbunden sind. Durch die Stärke und Kraft der Person des Heiligen Geistes. Und dafür beten wir und danken dir hier für deine Wahrheit. Danken dir, Jesus, beten dies. In deinem Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.